Mein Mann war mit seiner Einheit nach Frankreich verlegt worden, zu einem Feldflugplatz an der Atlantikküste. Er war ja Funker bei der Luftwaffe, als gelernter Techniker. Und es war seltsam. Nach dem Frankreich-Feldzug war der Krieg dann irgendwie für mich ganz weit weg. Und ich dachte tatsächlich, das Schlimmste haben wir jetzt alle hinter uns.